21 Jahre her, so lang ist das ungefähr. Es war ein kalter, langer Winter, oh. Still remember, still remember. 14-stündige Reise, oh. Man, ist das so lang. Und alles, alles wegen der Träume, oh, die ich verfolge, ja, ich verfolge. Am Anfang war das schwer, es war gar nicht so leicht. Aber endlich sind wir Freunde, oh, Freunde für das ganze Leben. Vielen Dank für all deine Liebe, Berlin, Berlin. Vielen Dank für all deine Großherzigkeit, Berlin, oh Berlin, oh Berlin. Ich lieb dir so sehr. Lernte ich von dir. Bist ein sehr, sehr guter Lehrer. That I always remember, I always remember. Was für eine Freude, oh. Endlich sind wir bester Freunde. Vielen Dank. Oh.